1. Danek begab sich Jesus auf die Ander Seite des Galileischen Meeres, nahe der Stadt Tiberias. 2. Ein gross Menschenmensch folgte im Jedoch, Daseie die Wundersachen, die und den Kranken vollbracht. 3. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. 4. Das Passoffice der Juden stand kurz bevor. 5. Als Jesus aufblickte und bemerkt, dass ein gross Menschenmensch auf ihn zukam, fragte Philippus, wo her Sollen were brought kaufen, damit dies Lut essen konnen. 6. Dies sagte Jedoch, in zu prüfen, denn was bereits, was a ton word. 7. Philippus erwidert him, brought him what von 200 dinaren word nicht ausreichen, damit Jeder Orchner ein klein Stück became 8. Eine seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagt zu ihm, 9. Hier ist ein Jung, der fünf Gerstenbroten zwei Fische hat, doch was ist das schon für so viel Menschen, 10. Jesus befahl, las die Lut sich setzen, die und diesem Ort viel gra wuchs, setzten sich die Männer, etwa 5000 in der Saal. 11. Jesus nahm die Brot, sprach ein Dankgebet und verteilt sie und die Anwesenden, ebenso werfer mit den Fischen, sodass also viel bekamen, y sie wollten. 12. Nachdem sie gesättigt waren, wise sein Jüngeren, sammelt die übrig geblieben in Brocken ein, damit nichts verschwendet word 13. Sie sammelten die Rest ein in Fulton's Wolfkorb mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die von den Essenden übrig geblieben waren. 14. Als die Menschen Diocese Wunder sahen, das Volbracht hat, sagten sie, dies ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt kommen soll. 15. Die Jesus erkannte, dass sie kommen und in gewaltsam zum Königmachen wollten, zog sich allein wieder auf den Berg Zurück. 16. Als es Abend word, gingen sein Jünger hinunter zum See. 17. Sie bestiegen ein Boot und führen über den See in Richtung Capernaum. Es war bereits dunkel geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. 18. Der See word Jedoch von einem starken Wind aufgewollt. 19. Nachdem sie etwa 25 oder 30 Stadien weit gerudet waren, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Boot nahen, woraufhin sie sich verchteten. 20. Aber sagt zu ihnen ich bin es, verchtet euch nicht. 21. Daraufhin wollten sie in ins Boot nehmen, und sogleich erreich das Boot das Ufer, zu dem sie unterwegs waren. 22. Nächsten Tag bemerkt die Mensch, die anderen Ufer des Sees geblieben war, dass dort nur ein einziges Boot gewesen war und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern eingestiegen war, sondern sein Jünger allein abgefahren waren. 23. Inzwischen waren Jedoch Boot aus Tiberias in die Nahe des Orts gekommen, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr dafür gedankt hat. 24. Als die Mensch bemerkt, dass weder Jesus noch sein Jünger dort waren, bestiegen sie die Boot und führen nach Capernaum, Jesus zu suchen. 25. Als sie in anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hier herge kommen? 26. Jesus antwortet ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sucht mich nicht, weil Wunder gesehen hat, sondern weil von den Broten gegessen hat und satt geworden seid. 27. Mut euch nicht die Speis, die Verget, sondern die Speis, die zum Eugen Leben blaten die der Menschen euch geben word, den in hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel Vershen. 28. Daraufhin fragten sie ihn, was müssen wir tun, die Werk Gott zu vollbringen. 29. Jesus antwortet ihnen, das Werk Gottes ist dies, das und den Glaubt, den gesandt hat. 30. Sie fragten in weiter, welch Sachen vollbringst du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? 31. Ansehr Vater haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht, brot vom Himmel gabe ihnen zu essen. 32. Jesus erwidert ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das war Brot vom Himmel. 33. Denn das Brot Gottes ist das, welches vom Himmel herabkommt und der Welt Leben schenkt. 34. Daraufhin beten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot, 35. Jesus erklärt ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals mehr dursten, 36. Doch ich habe euch bereits gesagt, dass mich gesehen hat und den ich nicht glaubt, 37. Als, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und den, der zu mir kommt, wird ich niemals abweisen, 38. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht meinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat, 39. Und dies ist der Will dessen, der mich gesandt hat, das ich nichts von allem verliere, was mir gegeben hat, sondern es jüngsten Tag auferweckt, 40. Denn es ist der Will meines Vaters, das jeder, der den Sohn sieht und in Glaubt, ewiges Leben hat und ich in jüngsten Tag auferweckt, 41. Daraufhin Merton die Juden über ihn, weil gesagt hat, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, 42. Sie sagten, ist das nicht Jesus, der Sohn Josephs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Why kann er dann behaupten, o sei vom Himmel herabgekommen, 43. Jesus antwortet ihnen, mert nicht untereinander, 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater, der mich gesandt hat, sieht ihn, und ich wird in jüngsten Tag auferwecken, 45. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden all von Gott gelehrt sein, jeder, der vom Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir, 46. Nicht dies jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der von Gott ist, dieser allein hat den Vater gesehen, 47. Wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben, 48. Ich bin das Brot des Lebens, 49. Ihr Vater haben in der Wüste das Manna gegessen und sind denn gestorben, 50. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt, damit jeder, der davon ist, nicht stirbt, 51. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot ist, wird ewig leben. Und das Brot, das ich geben wird, ist mein Fleisch, das ich für das Leben der Welt hingeben wird, 52. Daraufhin stritten die Juden untereinander und fragten, why kann dieser an sein Fleisch zu essen geben, 53. Jesus sagt zu ihnen, Wahrlich, ich sage euch, wenn nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so hat kein Leben in euch, 54. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich wird in jüngsten Tag auferwecken, 55. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speis, und mein Blut ist wahrhaftiger Trank, 56. Wer mein Fleisch ist und mein Blut trinkt, bleibt in mir, und ich bleibe in ihm, 57. Why der lebendige Vater mich gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch der mich ist, durch mich leben, 58. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, nicht weil das, welst die Vater gegessen haben und denn gestorben sind, 59. Wer dieses Brot ist, wird ewig leben, dies sagt als in der Synagoge von Capernaum lehrt. 60. Weil seine Jünger, die dies horten, sagten, das ist ein Hart Reed, wer kann sie ertragen, 61. Die Jesus in sich selbst wust, das sein Jünger darüber merten, fragte o sie, stost juk dasen, 62. Was wer aber, wenn den Menschensen dorthing aufsteigen sahet, wo zu vor war, 63. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleischnutz nichts. Die Wort, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben, 64. Doch es gibt einige unter euch, die nicht glauben, denn Jesus wust von Anfangen, wer nicht glaubte und wer in Veriten Word. 65. Und fügte hinzu, die Schalb habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, sei denn, es ist ihm vom Vater gegeben, 66. Von diesem Zeitpunkten zogen sich viel seine Jünger zurück und begleiteten. In nicht mehr. 67. Jesus fragte daraufhin dies Wolf, wollt auch etwa wegehen, 68. Simon Petrus antwortet ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Duest wort eugen lebens, 69. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. 70. Jesus erwidert ihnen, hey ich nicht Jukeswolf ausgewollt? Und doch ist einer von euch ein Teufel. 71. A sprach hierbei von Judas, dem Sohn Simons des Iskarioten, denn dieser sollte in Veriten, obwohl of einer der Wolf war.